Die Wikinger. Eroberer aus dem hohen Norden. Nordengland, 793 nach Christus. In diesem Jahr erschienen schlimme Zeichen über Nordengland, die die Bewohner mit Angst und Schrecken erfüllten. Es gab nie zuvor gesehene zuckernde Blitze und man sah feurige Drachen durch die Lüfte fliegen. Eine große Hungersnot folgte unmittelbar auf diese Zeichen. Und etwas später in diesem selben Jahr, am 8. Tag des Monats Juni, zerstörte das Wüten der Heiden Gotteskirche zu Lindisfame mit Raub und Totschlag. Sie verwüsteten alles mit schlimmer Plünderung, zertraten die heiligen Stätten mit ihren unreinen Füßen, stürzten die Altäre um und rissen alle Schätze der heiligen Kirche an sich. Sie töteten einige der Brüder. Einige nahmen sie in Fesseln mit sich, viele jagten sie davon, nackt und unter Beschimpfungen, und manche ertränkten sie in der See. Was angelsächsische Chronisten hier beschreiben, gilt als der Beginn der Wikingerzeit. Es ist der erste dokumentierte Überfall umherschweifender norwegischer Plünderer, die in der Folgezeit eine Vielzahl englischer, irischer und französischer Klöster und Abteien überfallen und ausrauben werden. Dabei ist nicht nur das barbarische Verhalten für die frommen und gesitteten Christen ein Schock. Auch die Schiffe, mit denen die Wikinger ihre Blitzangriffe fahren, erscheinen den Überfallenen wie Gefährte aus der Hölle. Die nach oben gezogene Verlängerung des Kiels, in der Seemannssprache Steven genannt, wirkt bedrohlich. Quadratische Segel und gigantische, zähnefletschende Drachenköpfe am Bug ihrer Schiffe lassen die Wikinger wie Wesen aus einer anderen Welt erscheinen. Doch woher kommen diese Menschen, die zur Wende des 9. Jahrhunderts nach Christus so viel Unruhe verursachen? Nun, die Wikinger erscheinen natürlich nicht so unvermittelt und plötzlich aus dem Nichts, wie uns die Aufzeichnungen der angelsächsischen Chronisten glauben machen wollen. Vor den sogenannten Wikingerzügen liegen Jahrhunderte skandinavischer Geschichte mit technischer Entwicklung und Expansion. Vor allem dem Schiffsbau wird schon in den Jahrhunderten vor Christus viel Aufmerksamkeit geschenkt. Von allen Seiten vom Meer umgeben, sind die Skandinavier auf gute Schiffe angewiesen. Waren es zunächst primitive Einbäume oder sogenannte Fellboote, deren Holzrahmen mit Tierhäuten bespannt wurden, wird bereits 100 nach Christus ein Boot entwickelt, das eine interessante Besonderheit aufweist. Auf der Grundlage eines Einbaumkanus wird mit Hilfe von klinkerartig übereinander geschichteten Planken ein Boot geschaffen, dessen Seiten sehr viel höher sind als die der bisherigen Einbäume. Dadurch kann ein einzelner Mann deutlich mehr Ware transportieren und seine Fahrten somit auch deutlich effizienter nutzen. Dass sich diese Bauweise bewährt hat, zeigt ein Schiff, das etwa um das Jahr 400 nach Christus entstanden sein muss, das Eichenschiff von Nidam, das heute im Schloss Gottrop bei Schleswig zu bewundern ist. Dieses Schiff ist ein sehr großes, langes und schmales Gefährt mit breiten Eichenplanken in Klinkerbauweise und 30 Ruderlöchern auf beiden Seiten. Es hat keinen klassischen Kiel, sondern eine besonders tragfähige Planke an der Unterseite und den für die Wikingerschiffe charakteristischen, hochgezogenen Vordersteven. Außerdem verfügt es bereits über ein schweres Steuerruder. Über das Qualsundschiff, das auf etwa 700 nach Christus datiert wird und bereits über einen rudimentären Kiel sowie einen geschwungenen Bug verfügt, führt die Entwicklung fast zwangsläufig zum späteren Wikingerschiff. Es ist die Kombination aus Ruder und Segelboot, die die Einzigartigkeit dieser Schiffe ausmacht. Kein Wetterumschwung bringt die Wikinger in Bedrängnis. Herrschen Windstille oder Sturm, wird zu den Rudern gegriffen. Bläst der Wind aus der richtigen Richtung, hissen die geschickten Seeleute die Segel. So verfügen sie über eine Flexibilität, die ihresgleichen sucht, und können Fahrtgeschwindigkeiten erreichen, die mit herkömmlichen Schiffen undenkbar wären. Doch die Wikingerschiffe haben noch einen weiteren Vorteil. Aufgrund ihrer Bauweise sind sie äußerst wendig, können wegen ihres geringen Tiefganges auch Flüsse befahren und so über die Themse bis nach London und über die Seine bis nach Paris vordringen. Zudem werden durch diese Bauweise auch Flussmündungsgewässer und Wattenmeere schiffbar, die für tiefgängige Schiffe unpassierbar sind. Ein weiterer Vorteil der Flachbauweise ist das Anlanden. Anders als herkömmliche Schiffe benötigen die Wikinger keinen Hafen, um an Land gehen zu können. Ihre Schiffe können an jedem beliebigen Flachufer an Land gezogen werden. Ein Umstand, der die berüchtigten Blitzangriffe erst möglich macht. Denn während Hafenanlagen seit jeher gut bewacht werden, finden die Wikinger überall unbeobachtete Küstenstreifen, die sich als Landeplatz eignen. Während man aufgrund bestens erhaltener archäologischer Funde recht genaue Aussagen über die Schiffsbauweise der Wikinger treffen kann, lässt sich die Herkunft ihres Namens nicht letztgültig klären. In mehreren Sprachen gibt es Wörter, auf die die Bezeichnung Wikinger zurückgehen könnte. So bedeutet das altnordische Wort Vik so viel wie Bucht und könnte als Bezeichnung für jemanden gedient haben, der sein Schiff in einer Bucht liegen lässt, sei es um Handel zu treiben oder um zu plündern. Das altenglische Wort Wick hingegen bedeutet so viel wie Handelsplatz oder Lager. Demnach wäre ein Wikinger ein Händler. Für die Christen Westeuropas wiederum war Viking ein Synonym für das Heidentum der Barbaren. Und die Isländer, auf deren Sagas ein Großteil unseres Wissens über die Wikinger zurückzuführen ist, bezeichnen mit Viking ihr Idealbild für Heldentum und Tapferkeit. Ihrem Verständnis nach müssen junge Männer auf Viking-Fahrt gehen, um ihren Mut zu beweisen. Einer der berühmtesten isländischen Sagaschreiber ist Snorri Sturluson. Er gilt als der größte skandinavische Dichter und Gelehrte des 12. Jahrhunderts nach Christus. Er ist fasziniert von den Erzählungen, Mythen und Ereignissen der Wikingerzeit. Alles, was er hört oder findet, ordnet er und schreibt er feinsäuberlich nieder. Als gelehrter Christ hat er besonderes Interesse am Glauben seiner Ahnen. So gelingt es ihm, einige der ältesten germanischen Mythen und Heldensagen, wie beispielsweise die Göttersage um Odin und Thor, die bei den Wikingern eine zentrale Rolle spielten, zu erklären. Der Odin-Kult, den die Wikinger zelebrieren, ist ein düsterer, altertümlicher Kult, der große Opfergaben fordert. So kommt es nicht selten vor, dass Odin nicht nur einzelne Feinde, sondern ganze Heerscharen dargebracht werden. Der Gott gilt als allwissend. Von seinem Thron in Asgard, dem Wohnort der Götter, aus, kann er die ganze Welt überblicken. Seine ständigen Begleiter sind die beiden Raben Hugin und Munin, was so viel bedeutet wie Gedanke und Erinnerung. Sie sitzen zur Linken und zur Rechten auf seinen Schultern und berichten ihm über die Geschehnisse auf den Schlachtfeldern. Odin ist der Schutzgott der Könige und Häuptlinge, aber auch der Dichtkunst und der Weisheit. Häufig wird er einäugig dargestellt, da er auf der ständigen Suche nach Weisheit ein Auge einbüßen musste. Doch Odin ist kein Alleinherrscher. Die nordische Götterwelt wird von einer Trias angeführt, der neben Odin, dem obersten Gott, dem Allvater, auch Thor, der Donnergott, und Freyr, der Fruchtbarkeitsgott, angehören. Während Odin der Schutzherr der Oberschicht ist, gilt Thor als der Gott der Seeleute und Bauern. Seine große, derbe Gestalt mit roten Haaren, rotem Bart und roten Augen entspricht dem Bild, das auch häufig von den Wikingern gezeichnet wird. Thor herrscht über die Winde und Stürme, Blitz und Donner. Mit einem von heiligen Böcken gezogenen Wagen rollt er über das Firmament und mit seinem gewaltigen Hammer Mjölnir verteidigt er die Welt gegen die Riesen, die sie von außen bedrohen. Dieser Hammer ist neben Odins Raben das wichtigste Symbol der Wikinger, wie die Funde zahlreicher Amulette belegen. Doch auch Freyr wird eine tiefe Verehrung zuteil. Als Herrscher über Regen und Sonne, das Wachstum der Erde, Fruchtbarkeit und Frieden ist er gleichsam der Herrscher über den Reichtum der Menschen. Zusammen mit seiner Zwillingsschwester Freyja, der nordischen Fruchtbarkeitsgöttin, sorgt er für den Fortbestand der Menschheit. Sein Symbol ist ein gigantischer Phallus, der für die Kraft der Zeugung, der Fruchtbarkeit und des Wachstums steht. Doch vom Glauben zurück zur Geschichte. Wie bereits eingangs erwähnt, handelt es sich bei den Wikingern nicht nur um kaltblütige Kriegstreiber, sondern auch um geschickte Händler. Schnell erkennen sie, dass Waren aus Skandinavien an den Königshöfen Kontinentaleuropas sehr beliebt sind. Neben Pelzen von Bibern, Rentieren, Eichhörnchen und Elchen exportieren sie auch Walrosszähne, die vom europäischen Adel für kunstvollen Ornamentschmuck verwendet werden. Darüber hinaus erfreut sich auch Bernstein, der in Skandinavien reichlich vorkommt, auf dem europäischen Festland größter Beliebtheit. Und noch etwas haben die Wikinger zu bieten. Bestens ausgebildete Jagdfalken, die aufgrund ihrer Schnelligkeit und Greiffähigkeit zu den besten der Welt zählen. All diese Waren liefern die eifrigen Händler aufs Festland. Während in der milden Jahreszeit Schiffe als Gefährte genutzt werden, führt die Handelsroute im Winter über das Eis. Die hunderte von Kilometern langen Wasserwege zwischen einzelnen skandinavischen Inseln und dem europäischen Festland werden mit Schlittschuhen befahren und die Handelsgüter, im Winter vor allem Pelze, auf langen Schlitten hinterhergezogen. Die Schlittschuhe basteln die fingerfertigen Wikinger aus Tierknochen, die unten abgeflacht und auf die Länge des Fußes zugeschnitten werden. Mit Hilfe von Lederriemen befestigen sie die Tierknochen dann an der Fußsohle. So können sie über das Eis gleiten. Durch das vermehrte Handelsaufkommen verändert sich im Laufe der Zeit auch die gesellschaftliche Struktur. Denn der Handel stellt eine wichtige und im Vergleich zur Landwirtschaft auch beständige Einnahmequelle für diejenigen dar, die ihn kontrollieren. So können führende Häuptlingsfamilien ihren Landbesitz und ihre Macht vermehren und damit die Voraussetzung für die Gründung von festen Siedlungen schaffen. Zölle und Steuern, die gegenüber durchreisenden Händlern erhoben werden, bringen Einnahmen zur Finanzierung von Kriegern und Gefolgsmännern. Im Gegenzug erhalten die Händler Schutz vor Überfällen. Die ersten Städte wie Dublin um 832 und York um 876 entstehen. Sie beruhen auf Handel und Handwerk, und obwohl die Stadtwikinger vermutlich Vieh besitzen und Landwirtschaft und Fischerei betreiben, um ihren eigenen häuslichen Bedarf zu decken, sind sie auch auf Versorgung aus den umliegenden Regionen angewiesen. In den Städten finden sich gut regulierte Gebiete mit deutlich festgelegten Grundstücksgrenzen, Straßen und Befestigungsmauern. Dass es sich bei den Wikingern durchaus um eine kriegerische Gesellschaft handelt, zeigt die Tatsache, dass alle Männergräber Waffen enthalten. Dazu zählen neben einem Schwert ein Schild mit einem Eisenbuckel zum Schutz der Hand, ein Speer, eine Axt und ein Bogen mit über 20 Pfeilen. Helme tragen die Wikinger nur sehr selten. Und Helme mit Hörnern, wie die Wikinger heute häufig dargestellt werden, wurden bei Ausgrabungen bisher noch nie gefunden. Charakteristisch für die Ausstattung der Wikingergräber ist hingegen die Beigabe des Handwerkszeugs des Verstorbenen. So werden Fischer in ihren Booten zusammen mit Netzen beigesetzt. Schmiede erhalten Hammer und Amboss als Beigabe und Bauern werden nicht ohne Sichel, Sense und Hacke ins Jenseits entlassen. In Frauengräbern finden sich in der Regel Schmuck, Haushaltsgeräte und Werkzeuge für die Herstellung und Verarbeitung von Textilien. Ihren Häuptling setzen die Wikinger standesgemäß auf seinem Schiff bei. Dafür wird es an Land gezogen und in eine Erdgrube versenkt. Als Beigabe erhält der Anführer neben Waffen und Lebensmitteln auch Pferde und Hunde, die ihm im Jenseits zu Diensten sein sollen. In seinen besten Kleidern wird der Häuptling im hinteren Teil des Schiffes aufgebahrt. Danach wird ein großer Grabhügel über dem Schiff errichtet. Als die berühmtesten Wikinger gelten Garðar Svavarsson, Erik der Rote und dessen Sohn Leif Eriksson. Der aus Schweden stammende Svavarsson bricht um 870 zu einer Reise auf. Als der Winter hereinbricht, überwintert er in Nordisland und gilt somit als dessen Entdecker. In den folgenden Jahrzehnten kommen immer mehr Wikinger aus allen skandinavischen Ländern auf die Insel und lassen sich dort nieder. Während in Kontinentaleuropa mächtige Könige wetteifern, entsteht hier auf Island eine Gesellschaft, die nach demokratischen Prinzipien funktioniert. Das Alting, eine Versammlung aller volljährigen und freien Männer, hat gesetzgebende Gewalt. Es findet einmal im Jahr, zwei Wochen lang, rund um die Sommersonnenwende statt. Während des Altings wird über alle Belange der Bevölkerung diskutiert und über strittige Punkte demokratisch abgestimmt. Im Vergleich zum restlichen mittelalterlichen Europa ist dieses System das fortschrittlichste seiner Zeit. Dem Norweger Erik der Rote wird das demokratische System auf Island beinahe zum Verhängnis. Nachdem er in einem Streit zwei Söhne eines Bauern getötet hat, wird er zu 3 Jahren Friedlosigkeit verurteilt. Das bedeutet, dass er als Vogelfreier keine Rechte mehr genießt, die ihn oder das Leben seiner Familie schützen. So bleibt Erik dem Roten 980 nach Christus nichts anderes übrig, als zusammen mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn Leif in See zu stechen. Rund 320 Kilometer westlich von Island landet er in Grönland, wo er sich niederlässt. Zwischen eisbedeckten Bergen entdeckt er Fjorde mit reichen Fischbeständen. Und im Sommer verwandelt sich das Land in grüne Nutzfläche, die für die Landwirtschaft durchaus geeignet ist. Erik der Rote beschließt, hier auf Dauer sesshaft zu bleiben. Nach dem Ende der 3-jährigen Friedlosigkeit kehrt er nach Island zurück, um dort Siedler für sein neues Land anzuwerben. Als sein Sohn Leif Eriksson um das Jahr 1000 nach Christus mit 35 Männern in See sticht, ahnt er nicht, dass er eine der wichtigsten Entdeckungen seiner Zeit machen sollte. Als erster Europäer gelingt es ihm, die Küste Nordamerikas zu erreichen und den neu entdeckten Kontinent zu erkunden. Mit der immer weiter voranschreitenden Christianisierung Nordeuropas und der Besiedlung neuer Gebiete lässt die Gewaltbereitschaft der Wikinger allmählich nach. In Skandinavien entstehen Königreiche nach kontinentaleuropäischem Vorbild und die Geschichte Englands nimmt mit der Schlacht bei Hastings und der Eroberung durch William den Eroberer ihren Lauf. Die isländischen Sagas jedoch, die von der Wikingerzeit erzählen, gehören bis heute zu den farbenprächtigsten Werken der mittelalterlichen Literatur Europas. Während die Chronisten Europas akribisch jedes Ereignis notieren, entwickelt sich fernab von aller christlichen Kultur ein Land, das uns bis heute fasziniert. Tibet. Als 1661 die ersten europäischen Forschungsreisenden das Dach der Welt erklimmen, sind sie mehr als beeindruckt von dem, was sie dort vorfinden. Religion und Magie scheinen förmlich zu verschmelzen. Und schnell verbreitet sich die Legende, dass die Menschen hier oben, mehr als 4000 Meter über dem Meer, den Göttern näher seien als irgendwo sonst auf der Welt.